So yesterday we were talking about the coming of Jesus Christ, my experience with heaven and the lady who had the dream. Gestern sprachen wir über das Kommen von Jesus Christus, meine Erfahrung im Himmel und die Dame, die den Traum hatte. And then we talked about the drink offering. Und dann haben wir über das Trankopfer gesprochen. And we finished actually at a point where we talked about this crown. Dann haben wir an einem Punkt aufgehört, als wir über diese Krone sprachen. Really, really important. Das ist ein wirklich wichtiger Teil. Wir sprachen auch darüber, den guten Kampf zu kämpfen, den Glauben zu bewahren und das Rennen zu beenden. We finished with verse 8 when he says, finally, therefore there is laid up for me the crown of righteousness. Wir hörten auf bei Vers 8, wo er sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. And we said that there are two crowns. Wir sagten, dass es zwei Kronen gibt. There is this royal diadem that Jesus will wear. Das ist einmal das königliche Diadem, das Jesus tragen wird. No, when I was in heaven, I didn't see anybody with a royal crown. Only, of course, Jesus is the only one who has it. Als ich im Himmel war, sah ich niemanden mit einer königlichen Krone, außer natürlich Jesus. Er ist der Einzige, der diese Krone trägt. Something very interesting. Aber Paulus sagt etwas sehr Interessantes. He says, number one, the judge is going to be the righteous. Er sagt erstens, dass der Richter der gerechte Richter ist. Zweitens wird er die Krone nur denen geben, die sie tatsächlich verdient haben. You know, there's something that Christians don't seem to want to understand, or I don't know, or don't understand. Es gibt etwas, das Christen scheinbar nicht verstehen wollen oder vielleicht wirklich nicht verstehen. You know, I understand reaction. Ich verstehe Reaktionen, so wrong. Aber sie sind trotzdem falsch. I've experienced many things in my Christian life. Ich habe viele Dinge in meinem christlichen Leben erfahren. You know, it's really funny when people pass through all sorts of mess and religion and spiritual abuse. Es ist wirklich lustig, wenn Menschen durch alle möglichen Schwierigkeiten, Religion und geistlichen Missbrauch gehen. The only ones going through it. Denken sie normalerweise, dass sie die Einzigen wären, die das erleben. Listen, I've been a Christian for 52 years. Ich bin seit 52 Jahren Christ. I've been serving Jesus in the ministry for 40 years. Ich diene Jesus im Dienst seit 40 Jahren. I've seen everything that you can imagine. Ich habe alles gesehen, was du dir nur vorstellen kannst. Und ich bin auch durch viele schreckliche Dinge durchgegangen. Aber ich erinnere mich, dass ich 2001 durch eine sehr schwere Zeit ging. Der Herr sagte dies zu mir. Er sagte, ich möchte, dass du nie eine Reaktionstheologie entwickelst. What do you mean by that? Und ich fragte, Herr, was meinst du damit? Er sagte, many preachers, many leaders. Er sagte, viele Prediger, viele Leiter. Theology is a reaction to something they've experienced that was bad. Ihre Theologie ist eine Reaktion auf etwas, das schlecht war. That's always bad. Das ist immer schlecht. Because it is usually going to another extreme just to avoid the terrible mistake. Denn es geht normalerweise ins andere Extrem, nur um den schlechten Fehler zu vermeiden. I mean, your theology needs to be founded on the word of God, what I show you, not on reacting against some bad stuff. Der Herr sagte zu mir, deine Theologie muss auf das Wort Gottes gegründet sein und auf das, was ich dir zeige, nicht indem du auf irgendwelche schlechten Dinge reagierst. Ich möchte, dass du das wirklich verstehst. Hier ist die Reaktion, die heute auf der ganzen Welt auftritt und auch sehr stark hier in Brasilien. In many countries we've experienced so much religion and legalism and having to earn everything from God. In vielen Ländern haben wir so viel Religion und Gesetzlichkeit erlebt, man muss alles von Gott verdienen. So finally we've understood there is a new covenant, there is grace, everything is given to us through Christ. Endlich haben wir verstanden, dass es einen neuen Bund gibt. Es gibt Gnade, uns wurde alles durch Christus gegeben. Oh, okay, I just don't have to do anything. Und jetzt denken wir, ah, okay, dann muss ich jetzt nichts mehr tun. No, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. Is there anything you can do to get salvation or to earn it? Gibt es irgendetwas, das du tun kannst, um Errettung zu bekommen oder zu verdienen? Nichts. That one you simply get by faith in the finished work of the cross. Das bekommst du einfach durch den Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz. Provision, prosperity, protection, all of these things. Heilung, Versorgung, Wohlergehen, Schutz. All diese Dinge don't earn them. Verdienst du nicht. You're part of the finished work of the cross that Jesus paid for. Sie sind Teil des vollbrachten Werks am Kreuz und Jesus hat dafür bezahlt. And when the life finishes here on this earth, aber dann, wenn das Leben auf der Erde endet, we have to understand that Jesus will be standing, or we will be standing before him as a bridegroom but also as a judge. Müssen wir verstehen, dass wir vor Jesus stehen werden, als Bräutigam und auch als Richter. He will have both functions. Er wird beide Funktionen haben. As the bridegroom, he will embrace us, love us, and he will actually marry us. Als Bräutigam wird er uns umarmen und lieben und er wird uns tatsächlich heiraten. Just think how amazing it is that you, a sinner who is messed up, is going to get married to the most amazing being that exists. Stell dir nur vor, wie fantastisch das ist, dass du, ein Sünder, der verkorkst ist, mit dem erstaunlichsten Wesen, das es gibt, verheiratet wirst. But you know, you will also stand before Jesus as the judge. Du wirst aber auch vor Jesus als der Richter stehen. As the judge, he has to treat you or judge you righteously, otherwise he would be unjust. Als Richter muss er dich gerecht behandeln, sonst wäre er ungerecht. You imagine if Jesus would be an unjust judge. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus ein ungerechter Richter wäre? I want to marry that guy. Ich würde diesen Typ nicht heiraten wollen. What is if he's unjust with me? Denn was ist, wenn er auch mit mir ungerecht ist? God is a righteous judge or the Lord, that's a very good thing. Dass Gott bzw. der Herr ein gerechter Richter ist, ist also etwas sehr Gutes. So, salvation is a free gift because you could never work for it anyhow. Errettung ist also ein kostenloses Geschenk, denn du könntest es ohnehin nicht erarbeiten. How you spend eternity is decided right here while you live on this earth. Aber wie du die Ewigkeit verbringst, wird genau jetzt und hier auf dieser Erde entschieden. You can't decide it. Once you get to heaven, it's too late. Du kannst es nicht entscheiden, wenn du in den Himmel kommst, dann ist es zu spät. Think about it. God is so kind and so gracious, he gives us an entire lifetime to get ready for a life of eternity. Denk mal, Gott ist so nett und so großzügig, er gibt uns eine ganze Lebenszeit, um bereit zu werden für ein Leben in Ewigkeit. Schau, was es heißt. So, Jesus is very, he's a righteous judge. Jesus ist also ein gerechter Richter. And when we stand before him, we have to give an account for our life. Und wenn wir vor ihm stehen, müssen wir Rechenschaft für unser Leben ablegen. So who is getting this crown? Wer bekommt nun diese Krone? Look, the Lord will give it to me, he said, but not only to me, he will give it to everyone who loved his appearing. Der Herr wird sie mir geben, sagt er, aber nicht nur mir, sondern jedem, der sein Erscheinen liebt. Do you know, when this whole journey started inside of me, als diese ganze Reise in mir begann, that I woke up crying for my spirit, I want to be poured out, I want to be poured out as a drink offering. Dass ich aufwachte durch den Schrei in meinem Geist. Ich möchte ausgegossen werden. Ich möchte ausgegossen werden als Trankopfer. Last minute, I'm about to blow the trumpet and come back. Als Jesus mich in den Himmel mitnahm und sagte, wir sind in der letzten Minute. Ich bin kurz davor, die Trompete zu blasen und zurückzukommen. When this lady dreamed the dream, and in the dream, and then through the confirmation of Aloysia preaching, suddenly you've got to listen to my message from yesterday. Als diese Dame den Traum hatte und dann die Bestätigung durch die Predigt von Aloysio. Du musst dir die Botschaft von gestern dazu anhören. So all that, I've come to the conviction that we do not have another 20 years on this earth. Durch all das bin ich zur Überzeugung gelangt, dass wir keine weiteren 20 Jahre auf dieser Erde mehr haben. So I began to study about the coming of the Lord. Deshalb fing ich an, das Kommen des Herrn zu studieren. It's very interesting when the Bible says that this crown is being given to everyone who loves his appearing. Es ist sehr interessant, wenn die Bibel sagt, dass diese Krone allen gegeben wird, die sein Erscheinen lieben. Ich habe eine Frage. Do you love the coming of the Lord Jesus? Liebst du das Kommen des Herrn Jesus? Don't answer to me and say yes. Antworte mir nicht und sage ja. I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because you can never judge what is really going on by your words, but by your actions. Weil du nie anhand deiner Worte urteilen darfst, was wirklich los ist, sondern anhand deiner Taten. John says, my dearly beloved, do not love in words, but love in deed. Johannes sagte, meine Geliebten, liebt nicht mit Worten, sondern liebt mit Taten. So it's very easy to say, oh, I love the coming of the Lord. Es ist sehr leicht zu sagen, oh, ich liebe das Kommen des Herrn. If you love his coming, there will be certain things that you will actually do in your life that show that you really love it. Aber wenn du sein Kommen liebst, gibt es bestimmte Dinge, die du tatsächlich tust in deinem Leben, die zeigen, dass du es wirklich liebst. Words don't impress God. Denn Worte beeindrucken Gott nicht. You know, there's a scripture where God said, put away the words from your lips. I don't want to hear your songs anymore. Es gibt eine Schriftstelle, in der Gott sagt, nimm die Worte von deinen Lippen, ich will deine Lieder nicht mehr hören. Because you honor me with your lips, but your heart is far from me. Denn du ehrst mich mit deinen Lippen, aber dein Herz ist weit weg von mir. Sometimes I think we forget that God has feeling. Manchmal denke ich, wir vergessen, dass Gott Gefühle hat. He is a heart God. Er ist ein Herzensgott. He wants to relate to us from heart to heart. Er will mit uns von Herz zu Herz in Beziehung stehen. The first thing I want to share with you tonight is this. Das Erste, was ich heute Abend mit dir teilen will, ist Folgendes. Wenn die Bibel sagt, diejenigen, die sein Erscheinen lieben, love is the word agapao. Dann ist das Wort lieben das Wort agapao. It's the word from the word, from the noun agape. Es ist das Verb von dem Substantiv agape. Here's what agape means. Agape bedeutet Folgendes. It's an unconditional and intense love. Es ist eine bedingungslose und intensive Liebe. Strong and that is settled and committed to a, and committed in attitude. Es ist eine Liebe, die stark und entschieden und verbindlich als Haltung ist. The Bible doesn't just say if you love the coming of the Lord, you are going to get this crown. Die Bibel sagt also nicht nur, wenn du liebst, bekommst du diese Krone. There are different words for love. God could have used another one. Denn es gibt verschiedene Worte für Liebe. Gott hätte ein anderes nutzen können. A very specific word into this text. Aber er schrieb ein ganz spezifisches Wort in diesen Text. A passionate love. Ein Wort, das leidenschaftliche Liebe bedeutet. A word that means something that is strong and that is resolute. Ein Wort, das von etwas Starkem und Entschiedenem spricht. So, I'm going to share something with you today that has literally brought tears to my eyes many times. Ich werde dir heute etwas erzählen, das mir schon viele Male buchstäblich Tränen in die Augen trieb. I've heard many people, including pastors and pastors' wives, say to me this. Ich habe gehört, wie viele Menschen, auch Pastoren und Frauen von Pastoren, zu mir dies gesagt haben. Wait for Jesus to come back. Reinhard, ich kann es nicht erwarten, dass Jesus zurückkommt. Come, Lord Jesus, come. Komm, Herr Jesus, komm. But every single one of them said it because their life was in a mess. They had a lot of troubles. They were going through a difficult time. Aber jeder Einzelne sagte es, weil sein Leben ein Chaos war, er viele Probleme hatte oder durch schwierige Zeiten ging. This is not what it means to love the coming of the Lord. Das ist nicht damit gemeint, das Kommen des Herrn zu erwarten. In Wirklichkeit ist es das Gegenteil. Selfishness, it is self-focusedness, and it's you wanting a way out of your difficult life. Es ist Egoismus, es ist Selbstzentriertheit. Du willst einen Ausweg aus deinem schwierigen Leben haben. I'm going to prove to you from the Bible that it's going to get much worse. Ich werde dir aus der Bibel beweisen, dass es viel schlimmer wird. If you really think that time is bad at the moment, you have not seen anything, my friend. It's going to get really, really bad. Wenn du tatsächlich denkst, die Zeiten seien gerade schlecht, dann hast du nichts gesehen, mein Freund. Es wird wirklich schlimm. Ich nenne die Theologie, die herumgeht, dass Jesus uns vor der schlimmen Zeit herausholt. I call it the chicken theology. Ich nenne sie die Feiglingstheologie. To pass through difficult times. Voller Angst, dass man durch schwierige Zeiten muss. We are going to go through the great tribulation. Wir werden durch die große Trübsal hindurchgehen. Really, really bad. Es wird wirklich, wirklich hart. That's why the life is called prepare yourself, Jesus is coming back. Yep. Deshalb heißt das Life, bereite dich vor, Jesus kommt zurück. Du musst dich auf zwei Dinge vorbereiten. Erstens auf schwierige Zeiten, zweitens auf die Rückkehr von Jesus Christus. Now that the pandemic hit, many Christians are not prepared. Jetzt, wo die Pandemie aufkam, sind viele Christen nicht vorbereitet. How prepared? Wie vorbereitet? By faith. Durch Glauben. How many Christians are scared because of a virus? Wie viele Christen haben Angst wegen des Virus? What are you going to do when the economy collapses? Was machst du, wenn die Wirtschaft kollabiert? What are you going to do when your money has been devalued and has no more worth? Was machst du, wenn dein Geld entwertet ist und keinen Wert mehr hat? What are you going to do when they come to you and put a gun to your head and say, renounce Christ or we will pull the trigger? Was machst du, wenn sie dir eine Pistole an den Kopf setzen und sagen, entsage Christus oder wir werden abdrücken? There is going to persecution coming, my friends. Die Verfolgung wird kommen, meine Freunde. So we must not have a theology that wants Jesus to come back because we are in trouble. Deshalb dürfen wir keine Theologie haben, dass Jesus zurückkommt, weil wir in Schwierigkeiten sind. Because those people are not going to get this crown because that's not really loving his coming. Denn diese Menschen werden diese Krone nicht bekommen, denn das bedeutet nicht, sein Kommen zu lieben. Somebody has a problem in the gallbladder. Jemand hat ein Problem in der Gallenblase. And you're being healed right now. Und du wirst jetzt geheilt. Because Jesus loves you so much, he's going to release. You're going to experience this miracle, right? Denn Jesus liebt dich so sehr und er wird dich jetzt freisetzen und du wirst jetzt ein Wunder erleben. You've been vomiting a lot. Tatsächlich hast du sehr oft erbrochen. Especially when you ate a little bit, there was a little bit fatty. Besonders wenn du etwas fettige Dinge gegessen hast. And you've just been vomiting. Dann musstest du dich übergeben. You've been a lot of pain. Du hattest viele Schmerzen. And you felt very weak. Und du hast dich sehr schwach gefühlt. Times you felt like you were almost passing out. Manchmal dachtest du, dass du gleich ohnmächtig wirst. And you wondered why you have to suffer so much. Und du hast dich gefragt, warum du so sehr leiden musst. But Jesus is saying to you, don't worry, your suffering is over. Aber Jesus sagt, keine Sorge, dein Leiden ist vorbei. Because right now the Holy Spirit is bringing the healing miracle to you. Denn jetzt bringt der Heilige Geist das Heilungswunder zu dir. Jesus, I really thank you. Jesus, ich danke dir wirklich. And how much you love people. Wie tief und wie sehr du Menschen liebst. I command every spirit of infirmity to go right now. Ich befehle jedem Geist der Krankheit jetzt zu gehen. And I command the gallbladder to be healed now. Und ich befehle der Gallenblase, jetzt geheilt zu sein. We are completely healed. Komplett geheilt. Restored. Wiederhergestellt. I see kidneys being healed. Ich sehe Nieren, die geheilt werden. Thank you for miracles in kidneys. I command kidneys to be healed now. Jesus, ich danke dir für Wunder an Nieren. Ich befehle Nieren, jetzt geheilt zu sein. I see a little child that already has kidney problems. Ich sehe ein kleines Kind, das bereits Nierenprobleme hat. The Lord gave me a word of knowledge of his sinusitis. Gestern gab mir der Herr ein Wort über die Heilung einer Nebenhöhlenentzündung. We got a testimony from a person when I released the word. There's a lot of gunk just coming out, and they're completely fine. They can breathe well. Wir bekamen ein Zeugnis von einer Person, als ich das Wort freisetzte, kam eine Menge Schleim herunter und alles war vollkommen gut und sie konnte gut atmen. The kidneys are being healed right now. Nieren sind also jetzt geheilt. I see a little child. Und ich sehe ein kleines Kind. You've already got a kidney problem. Du hast bereits ein Nierenproblem. And the Lord is saying to the parents, don't worry anymore. Der Herr sagt zu den Eltern, macht euch keine Sorgen mehr. It is already settled. Es ist bereits erledigt. Thank you for kidneys. This is being released from heaven right now. Vater, ich danke dir für Nieren vom Himmel, die jetzt freigesetzt wurden. We reach into heaven and take these kidneys and we release them here now. Wir greifen in den Himmel und nehmen diese Nieren und setzen sie hier frei. Thank you. Danke. I command every kidney to be healed. Ich befehle jeder Niere geheilt zu sein. Every spirit of infirmity to detach yourself from shoulders. Ich befehle jedem Geist der Krankheit, sich von Schultern zu lösen. Lift up your arms, you're healed. Los, heb deine Arme hoch, du bist geheilt. I command to be healed. Jeder Schulter befehle ich geheilt zu sein. Ich sah auch ein Problem im Ellbogen und in den Fingern, den Gelenken. Arthrose. I thank you, Jesus, for this miracle. Ich danke dir, Jesus, für dieses Wunder. Bewege sie, du bist geheilt. Du bist geheilt. Thank you, Jesus, for this beautiful... Danke, Jesus, für dieses herrliche Wunder. Thank you, thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. Somebody has got an infection at the back of the neck. Jemand hat eine Entzündung am unteren Nacken. It's like this lump. Es ist wie ein Klumpen. And it's disappearing right now. Und er verschwindet jetzt. You are healed. Du bist geheilt. Somebody went bankrupt just very recently with his business. Jemand ist vor kurzem pleite gegangen mit seiner Firma. The Lord is saying your debts is going to be cancelled up to zero and you're going to have a resurrection of the business. Der Herr sagt, deine Schuld ist auf Null gesetzt und du wirst die Auferstehung deiner Firma erleben. It's going to be a better business than it was before. Aber es wird eine bessere Firma als vorher sein. The business has got something to do with cars. Die Firma hat etwas mit Autos zu tun. It's going to be given back to you. Don't worry. Es wird dir zurückgegeben werden, mach dir keine Sorgen. Danke einfach dem Herrn. Wie weißt du also, ob du sein Kommen liebst und wie bekommst du diese Krone? Das ist wirklich stark. First of all, the word love is coming means to passionately and desperately and intensely long for it. Zuerst einmal bedeutet sein Kommen zu lieben, es leidenschaftlich und verzweifelt zu ersehnen. Wenn du dich wirklich so danach sehnst, dass er kommt, wirst du etwas dafür tun. I like to tell people like this. Ich erkläre das den Leuten gerne so. Shocks them. Und ich mag, dass es sie schockiert. I said, do you know, actually this year is 34 years that I've been married. Dieses Jahr bin ich seit 34 Jahren verheiratet. I never care about my birthday. Mein Geburtstag war mir noch nie wichtig. I mean, neither me nor my wife celebrate our birthday. Werde ich noch meine Frau feiern unseren Geburtstag. Ich predige normalerweise irgendwo und keiner weiß, dass es mein Geburtstag ist. Mir gefällt das so. Aber wir feiern immer unseren Hochzeitstag jedes Jahr. Dieses Jahr fahren wir weg. 3 Tage. Ich sage dir nicht, wo wir hingehen, denn du könntest hinfahren und mich finden. Ich möchte nicht mit dir zusammen sein, ich möchte nicht für dich beten, ich möchte nicht für dich prophezeien, ich will nur mit meiner Frau zusammen sein. Er ist ein gemeiner Typ, dieser Reinhard, nicht wahr? Nein, Liebe positioniert sich immer. Ich liebe meine Frau, deshalb positioniere ich mich. Die 3 Tage gehören ihr. Man kann mich nicht erreichen. Ich verbringe nur Zeit mit ihr. Ich gebe ihr all meine Aufmerksamkeit. Ich sage zu den Leuten also Folgendes. Vor 34 Jahren, als ich heiratete, on the morning of my wedding, am Morgen meiner Hochzeit, in Europe where I got married, you don't get married in the evening, you get married in the morning usually. In Europa, wo ich heiratete, wird man nicht am Abend verheiratet, normalerweise heiratet man am Morgen. It's very strange that you get married at night like here in Brazil, for us Europeans. Es ist sehr merkwürdig, wenn man abends verheiratet wird, wie hier in Brasilien, für uns Europäer. Tell people, just a couple of hours before my wedding, ich sage den Leuten also, nur ein paar Stunden vor meiner Hochzeit ging ich in das Haus meiner Eltern, denn ich suchte nach meiner Braut. Ich ging ins Wohnzimmer und sie sitzt dort in Jeans mit Löchern darin. Ein schmuddeliges altes T-Shirt, die Füße auf dem Tisch und schaut sich eine Serie an. Und ich sage, Liebling, in einer Stunde ist die Hochzeit. Schau dich doch an. Du bist nicht vorbereitet. Du bist noch gar nicht bereit. Liebling, ist dir das nicht wichtig? Du siehst schmutzig aus. Und sie würde zu mir sagen, ich dachte, du liebst mich. Wenn du mich liebst, akzeptierst du mich, wie ich bin. Wenn du mich liebst, machst du kein solches Drama, nur weil ich meine Lieblingssendung anschaue. Sei nicht so egoistisch. Weißt du, ich hätte sie nicht geheiratet, wenn das ihre Einstellung gewesen wäre. Stell dir das vor. Do you know, my wife was super nervous. Meine Frau war super nervös. Make-up, hair, dress, preparing. Make-up, Kleid, vorbereiten. Why did she do this? Warum tat sie das? Because she was passionate and desperate for the wedding moment to come. Weil sie leidenschaftlich und dringend den Moment der Hochzeit erwartete. When Jesus comes back, he doesn't come back to snatch you out of trouble. He comes back to marry you, my friend. Wenn Jesus zurückkommt, kommt er nicht, um dich aus Schwierigkeiten herauszuholen. Er kommt zurück, um dich zu heiraten, mein Freund. He already took you out of problems to the finished work of the cross. Er hat dich bereits aus Schwierigkeiten herausgeholt durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Als er sagte, es ist vollbracht, hat er bereits dafür bezahlt, dass du ein siegreiches Leben hast, mein Freund. Jetzt kommt er zurück, weil er die Braut heiraten will, in die er so leidenschaftlich verliebt ist. Ich war bei Hochzeiten auf der ganzen Welt. Ich kann nicht sagen, in wie vielen Ländern ich schon auf Hochzeiten war oder Hochzeiten gehalten habe. Und ich habe nie eine Braut gesehen, die nicht aufgeregt und nervös war und schnell verheiratet werden wollte. Nie. Schau, was die Bibel sagt. Ich nenne dir Zeichen, die zeigen, ob du tatsächlich sein Kommen wahrhaftig liebst und ob du diese Krone erhalten wirst. If you study through the whole New Testament, wenn du das ganze Neue Testament studierst, it constantly connects the coming of Jesus and the way we live over and over and over again. Es verbindet das Kommen Jesu ständig mit der Art, wie wir leben, immer und immer wieder. You know, so many Christians, they don't understand. They think, oh, Jesus comes back to take us to heaven and give us a wonderful life. So viele Christen verstehen das nicht. Sie denken, oh, Jesus kommt zurück, um uns in den Himmel zu bringen und uns ein wunderbares Leben zu geben. Jesus is coming back to marry you. Jesus kommt zurück, um dich zu heiraten, mein Freund. Es wird das größte Hochzeitsfest in der Geschichte der Menschheit werden. So look at Revelation 19, verse 7. Also schau dir Offenbarung 19, 7 an. It has to pierce your heart. Dieser Vers muss dein Herz durchdringen. Revelation 19, verse 7 says this. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come. Offenbarung 19,7 sagt, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Look at this. Schau dir das an. The wedding has come. Die Hochzeit ist gekommen. And his wife has made herself ready. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Look, Jesus is never gonna get the bride ready. Jesus wird die Braut niemals bereit machen. You know, we have so many weird ideas about Christian life. Wir haben so viele komische Vorstellungen vom christlichen Leben. Lord, prepare my heart, prepare my heart. Herr, bereite mein Herz, bereite mein Herz. This prayer is not going to be answered because it's your job to prepare your heart. Dieses Gebet wird nicht beantwortet werden, denn es ist deine Aufgabe, dein Herz vorzubereiten. The bride, the wife, has made herself ready. Die Braut, die Frau, hat sich selbst bereit gemacht. Listen, you need to make sure you're ready for the wedding day. Du musst sicherstellen, dass du für den Hochzeitstag bereit bist. It's not the responsibility of the Lord. Das ist nicht die Verantwortung des Herrn. 100% yours. Es ist 100% deine Verantwortung. Reinhard, how do I make myself ready? Aber Reinhard, wie mache ich mich bereit? Well, you need a dress. Tja, du brauchst ein Kleid. Oh, I have the dress. Oh, ich habe ein Kleid. God has given me a robe of righteousness. Gott hat mir den Mantel der Gerechtigkeit gegeben. Married in your robe of righteousness, my friend. Ja, aber du wirst nicht in deinem Mantel der Gerechtigkeit verheiratet werden, mein Freund. That you walk in every day. Das ist der Mantel, in dem du jeden Tag wandelst. It's like your daily clothes. Er ist wie deine Alltagskleider. Married in your daily clothes. You need a special wedding dress. Du kannst nicht in deinen Alltagskleidern heiraten. Du brauchst ein besonderes Hochzeitskleid. I did not go out and find a wedding dress for my wife. It was her who got herself ready and found a beautiful dress. Ich bin nicht losgezogen und habe ein Hochzeitskleid für meine Frau gefunden. Sie zog los und fand ein wunderschönes Kleid. Jesus gave you a robe of righteousness so that you can stand before God, the holy and righteous God. Jesus hat dir einen Mantel der Gerechtigkeit gegeben, damit du vor Gott stehen kannst, dem heiligen und gerechten Gott. Well, there's going to be more than one judgment. Weißt du, es wird mehr als ein Gericht geben. The judgment seat of Jesus Christ, where the Christians will be judged. Es gibt das Gericht vor Jesus Christus, wo die Christen gerichtet werden. This has nothing to do with the life of faith. Das hat nichts zu tun mit dem Leben des Glaubens. It has to do with being saved. Es hat nichts mit der Errettung zu tun. Judgment regarding salvation, we never have to even stand before the throne. Dieses Gericht, bei dem es um Errettung geht, vor diesem Thron müssen wir gar nicht stehen. That's the great white throne. Das ist der große weiße Thron. God the Father sits on the throne and he will judge. And here is how he will judge. Gott, der Vater, sitzt auf dem Thron und er wird richten. Und zwar so. You have the clothes of righteousness. Hast du den Mantel der Gerechtigkeit, which is not your works, der nicht deine Werke sind, the righteousness of Jesus Christ imputed to us by faith, sondern der die Gerechtigkeit Jesu Christi ist, die uns durch Glaube zugerechnet wird. The great white throne of judgment. Wenn du vor dem großen weißen Thron des Gerichts stehst, God's gonna look. Wird Gott schauen, robe of righteousness. You can go. Oops, you don't have a robe of righteousness. Mantel der Gerechtigkeit, du kannst gehen. Ups, du hast keinen Mantel der Gerechtigkeit. Eternal condemnation. Ewige Verdammnis. So we will never have to stand before God and give account because we have a robe of righteousness. Wir müssen nie vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen, weil wir den Mantel der Gerechtigkeit haben. But we also have to stand before Jesus, the righteous judge and the bridegroom. Aber wir müssen auch vor Jesus, dem gerechten Richter und dem Bräutigam stehen. That'll be a different judgment. Das wird ein anderes Gericht sein. That's the one who've already passed successfully through the great white throne judgment. Das sind diejenigen, die das Gericht vor dem großen weißen Thron bereits hinter sich haben. You need the robe of righteousness before God, the Father, the judge, but before Jesus, you need a wedding dress. Du brauchst den Mantel der Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater und Richter, aber vor Jesus brauchst du ein Hochzeitskleid. Wenn du heiratest, brauchst du keinen Mantel der Gerechtigkeit, du brauchst ein Hochzeitskleid. Vers 7 sagt also, dass sich die Braut bereit macht. Look at verse 8. Schau dir Vers 8 an. How? Wie? And to her it was granted to be arrayed in white linen. Und es wurde ihr gegeben, sich in weißes Leinen zu kleiden. Clean and bright. Rein und glänzend. Look at this. Schau dir das an. For the linen is the righteous acts of the saints. denn das Leinen sind die gerechten Taten der Heiligen. It's really interesting that right there John in this revelation he's focusing on the clothes. Es ist wirklich interessant, dass sich Johannes hier in dieser Offenbarung auf die Kleidung konzentriert. And it's not the righteousness of God, it's the righteous act. Und es ist nicht die Gerechtigkeit Gottes, es sind die gerechten Taten. In the Greek language that we have the Bible, there's a different word for righteousness. And there's a different word for righteous act. Im griechischen Original, in dem die Bibel geschrieben ist, gibt es ein Wort für Gerechtigkeit und ein anderes Wort für gerechte Taten. The wedding dress is not the righteousness, that's a different robe. The wedding dress is the righteous act, which means what you do. Das Hochzeitskleid ist also nicht die Gerechtigkeit, das ist ein anderes Kleid. Das Hochzeitskleid sind die gerechten Taten, das heißt, was du tust. You do. Tat bedeutet, was du tust. I show another Bible verse where that exact same word, righteous acts, is used. Ich zeige dir einen anderen Bibelvers, in dem genau dasselbe Wort, gerechte Taten, verwendet wird. Romans 5:18. Römer 5, Vers 18. Therefore, as through one man's offense judgment came to all men. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Adam, one man, disobeyed and condemnation came to Adam. Adam, ein Mensch, war ungehorsam und die Verdammnis kam zu allen Menschen. How did the free gift of salvation come to us? Wie kam dann das freie Geschenk der Errettung zu uns? Even so, through one man's righteous act. So kommt auch durch die gerechten Taten des einen. The free gift came to all men, resulting in the justification of life. Das freie Geschenk zu allen Menschen, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Of justification. Wie haben wir dieses freie Geschenk der Rechtfertigung? Through an act. Durch eine Tat. What was the act? Was war die Tat? The perfect, pure, holy Jesus, never sinned, died on the cross. Is that was the righteous act. Der perfekte, reine Jesus, der niemals sündigte, starb am Kreuz. Das war die gerechte Tat. In the original Greek it's very clear, it's a different word. Im griechischen Original ist es ganz klar, dass hier ein anderes Wort steht. Jesus had to do a righteous act. He had to do something to bring you righteousness and salvation. Jesus musste eine gerechte Tat tun. Er musste etwas tun, um mir und dir Gerechtigkeit und Errettung zu bringen. Receive this crown are the ones who have a wedding dress, are the ones who had righteous action. Diejenigen, die diese Krone erhalten, sind diejenigen, die ein Hochzeitskleid haben, diejenigen, die gerechte Taten haben. So righteous acts, gerechte Taten, is what is, I call it knitting on your wedding dress. Das nenne ich Stickerei auf deinem Hochzeitskleid. So the more righteous acts you have, the prettier your wedding dress will be and the greater your crown of righteousness will be. Je mehr gerechte Taten du hast, desto schöner wird dein Hochzeitskleid sein und desto großartiger wird deine Krone der Gerechtigkeit sein. If you really love his coming, if you heart Christ Jesus, I want you to come. Wenn du wirklich sein Kommen liebst, wenn dein Herz ruft, Jesus, ich möchte, dass du kommst, we will live according to it. Dann wirst du dementsprechend leben. You can't say, I love the coming of the Lord, but then you live so attached to earth that things of this earth are more important to you than things of eternity. Also that's hypocrisy. Du kannst nicht sagen, ich liebe das Kommen des Herrn, aber dann lebst du so sehr an der Erde hängend, dass die Dinge dieser Erde wichtiger sind als die Dinge der Ewigkeit. Das ist Heuchelei. But in reality, this thing is so important to me. Es ist, als ob du sagst, Jesus, ich liebe dein Kommen, aber in Wirklichkeit ist diese Sache hier so wichtig für mich. Das macht doch gar keinen Sinn. Will you have your wedding dress when you stand before Jesus? Noch wirst du ein Hochzeitskleid haben, wenn du vor Jesus stehst. You know, if your heart really loves his coming, you will be focused on him and on eternity. Wenn dein Herz sein Kommen wirklich liebt, wirst du auf ihn und auf die Ewigkeit ausgerichtet sein. You know, weißt du? There is a scripture that I really love that I think very few people understand. Es gibt eine Schriftstelle, die ich wirklich liebe und die meiner Meinung nach sehr wenige Menschen verstehen. Philippians 1. Philipper 1. And it's round about verse 22 probably. Und es ist etwa ab Vers 22. He said, I desire to go and be with Christ. Schau, er sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Look what he says in verse 23. He said, I'm hard pressed between these two things. Schau, was er in Vers 23 sagt, denn ich werde von beidem bedrängt. Schau, was er sagt. 22, he says, I don't know what I shall choose. In Vers 22, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es ist interessant. Paul could choose whether he goes or whether he remains. Paulus konnte entscheiden, ob er geht oder ob er bleibt. Think. Denk mal. He said, I don't know what to choose. Er sagt, ich weiß nicht, was ich wählen soll. He could have said, Jesus, I want to go, and the Lord would have just taken. Er hätte sagen können, Jesus, ich möchte gehen, und der Herr hätte ihn einfach genommen. Having us that he can choose. Er sagt uns, dass er wählen konnte. Er entscheidet sich, weiter auf der Erde zu bleiben. Gott sei Dank, sonst hätten wir nicht so viele wunderschöne Briefe. But do you know, there are many days in my life where I have to literally just stop myself from thinking about Jesus, because otherwise I don't want to be here in the. Weißt du, dass es viele Tage in meinem Leben gibt, an denen ich mich buchstäblich stoppen muss, um nicht an Jesus zu denken, sonst wäre ich nicht mehr hier. Listen, this is not a depressed, melancholic guy speaking. Hör zu, das ist kein depressiver, melancholischer Typ, der spricht. If you really understand the beauty of your bridegroom, the passionate love that he has for you and the longing that he has for you. Wenn du die Schönheit deines Bräutigams und die leidenschaftliche Liebe, die er für dich hat und die Sehnsucht, die er für dich hat, wirklich verstehst, deeply touched by him, würdest du deinem Herz erlauben, so tief von ihm berührt zu werden, you will also respond in passionate love to him, dass du ebenfalls mit leidenschaftlicher Liebe auf ihn reagierst. Loving his return has to do with passion, has to do with intimacy and not with trying to get out of this mess. Seine Rückkehr zu lieben hat mit Leidenschaft, mit Intimität zu tun und nicht damit, aus diesem Chaos herauszukommen. Do you know, weißt du, I've lived in Brazil for 6.5 years. Ich lebe seit 6.5 Jahren in Brasilien. Und die Leute haben mich oft gefragt, was denkst du über Joseph Prinz? Ich sage, ich kann es dir wirklich nicht sagen, denn ich habe mir nie eine Botschaft angehört. Ich habe nie eine seiner Predigten angehört. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie tun. Ich habe meine Gründe dafür. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. There is a teaching circling the whole globe today. Well, not the whole globe, I don't know, but every place I've been to. Aber es gibt eine Lehre, die heute auf der ganzen Erde herumgeht. Naja, nicht auf der ganzen Erde, ich weiß es nicht, aber an jedem Ort, an dem ich war. Ich war in Asien, Africa. Ich war in Afrika, in Nordamerika, South America. Südamerika, Europe. Europa. In these different continents, I see the same teaching going around everywhere. Und auf diesen verschiedenen Kontinenten sehe ich dieselbe Lehre, die überall herumgeht. It has been bothering me for years now, for many, many years. Es beunruhigt mich nun schon seit Jahren, seit sehr vielen Jahren. A completely wrong and unbiblical teaching of grace. Es ist eine vollkommen falsche und unbiblische Lehre über Gnade. I mean, it's a wrong teaching. Es ist eine falsche Lehre. If people say to you that grace is the undeserved favor of God, it is not true, my friend. Wenn Menschen zu dir sagen, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist, ist das nicht wahr, mein Freund. Es ist mir egal, wer das sagt oder predigt, es ist unbiblisch. Completely unbiblical. Vollkommen unbiblisch. Look. Schau. See my hair? Siehst du mein Haar? You pull them out. Ich halte es hoch. Here's my hair. Hier ist mein Haar. If I would call this Reinhard, wenn ich das Reinhard nennen würde, it would not true. Wäre das nicht wahr. It's a part of Reinhard. Es ist ein Teil von Reinhard. It's a part of me. Es ist ein Teil von mir. It's not me. Das bin nicht ich. One part of grace is a favor that God has given us that we could not earn. That's a little part of it. It's not grace. Ein Teil von Gnade ist eine Gunst, die Gott uns gegeben hat, die wir nicht verdienen können. Das ist ein kleiner Teil, es ist nicht Gnade. That's grace. Man nimmt ein kleines Stück weg und sagt, das ist Gnade. I have a friend who speaks 21 languages, who is a Bible translator, who's done this for, I don't know, 30 or 40 years. Ich habe einen Freund, der 21 Sprachen spricht, der Bibelübersetzer ist und das seit 30 oder 40 Jahren macht. He's a leader in my church. Er war ein Leiter in meiner Gemeinde. I said, Jim, help me. Und ich sagte, Jim, hilf mir. I'm bothered by this preaching that goes around. Grace is the undeserved favor of God. And he said to me, Reinhard, you're so right. Ich sagte, ich bin beunruhigt über diese Predigt, die herumgeht, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist. Und er sagte zu mir, Reinhard, du hast so recht. Look at this aspect of grace. Schau dir diesen Aspekt von Gnade an. Chapter 2, verse 1. Titus, Kapitel 2, Vers 11. Daniel liebt das. I remember when I first shared it and he got very excited. Ich erinnere mich, als ich das zum ersten Mal erzählte und er sehr begeistert war. Titus 2:11. Schau dir Titus 2, Vers 11 an. Prepare yourself, Jesus is coming back. Erinnere dich, wir sprechen darüber, dich vorzubereiten, weil Jesus zurückkommt. Wir haben das Thema nicht verlassen. Wenn du sein Kommen liebst, wirst du etwas dafür tun. If you want that crown, you have to do something about it. Wenn du diese Krone haben möchtest, musst du etwas dafür tun. Das ist nicht die Krone, die du durch Glauben erhältst. Jetzt stehst du vor deinem Bräutigam und du brauchst ein Hochzeitskleid. Denn die Gnade Gottes, siehst du, er spricht von Gnade. Salvation has appeared to all men. Die heilbringend ist, ist erschienen für alle Menschen. What does that grace want to do to you? Was will diese Gnade für dich tun? He wants to teach you something. Sie möchte dich etwas lehren. Look, schau. You can be the best teacher in the whole world. Du kannst der beste Lehrer auf der ganzen Welt sein. You can be a doctor, professor of Harvard. Du kannst ein Professor, Doktor von Harvard sein. If I'm not willing to learn anything, wenn ich nicht bereit bin, etwas zu lernen, can you teach me something? Kannst du mir etwas beibringen? The answer is no. Die Antwort ist nein. Absolutely not. Absolut nicht. You can only teach me what I'm willing to learn. Du kannst mir nur das beibringen, was ich bereit bin zu lernen. No teacher in the world can teach something that people are not willing to learn. No teacher in the world. Kein Lehrer auf der Welt kann etwas lehren, das die Leute nicht lernen wollen. Kein Lehrer in der Welt. Really want to learn? It's great to have a good teacher. Wenn ich wirklich etwas lernen will, ist das großartig, einen guten Lehrer zu haben. Grace and the Holy Spirit. Es gibt keinen besseren Lehrer als Gnade und der Heilige Geist. Look what grace is trying to teach you. Schau, was Gnade dir versucht zu lehren. God is a beautiful woman teaching us that denying ungodliness. Die Gnade Gottes ist allen erschienen und lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit verleugnen. You're supposed to deny ungodly living. Du sollst ein gottloses Leben verleugnen. Worldly lust. Weltliche Lüste. It's easy to say what it is, but you figure it out yourself. I just ask Jesus. Das ist einfach zu sagen, aber du wirst das selbst herausfinden. Frag einfach Jesus. Es gibt eine Menge Dinge, nach denen die Welt gelüstet. Es sind keine Sünden, aber dennoch weltliche Lüste. Wie wäre es mit der Sehnsucht nach Ruhm? Das ist eine weltliche Lust. Ich habe so viele Follower auf Instagram, jetzt bin ich berühmt. Ah, jeder spricht von mir, ich bin berühmt. Power. Was ist mit der Liebe von Macht? That's a worldly lust. Das ist eine weltliche Lust. What's about the love of money? Was ist mit der Liebe zum Geld? That's a worldly lust. Das ist eine weltliche Lust. And we can talk about many other things. Und wir könnten über viele andere Dinge sprechen. You're supposed to deny them. That's what grace is trying to teach you. Wir sollen sie also verleugnen, genau das will dir Gnade beibringen. What else grace is trying to teach you? Schau, was die Gnade noch lehren will. That we should live soberly. Dass wir besonnen leben sollen. Righteously. Gerecht. That does not mean the righteousness of God in Christ Jesus. It means righteous act. Das bedeutet nicht die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Es bedeutet die gerechten Taten. What does it mean to live righteously? Was heißt es, gerecht zu leben? It's an unrighteousness if you don't pay people for their labor. If you just be cheap to them. Es ist Ungerechtigkeit, wenn du Menschen nicht für ihre Arbeit bezahlst und einfach billig mit ihnen umgehst. That's unrighteous. Das ist ungerecht. It's unrighteous if you. Es ist ungerecht, wenn du. If your boss pays you to work for him 40 hours a week and you spend 10 hours a week in your work time playing on your cell phone and answering messages and doing your WhatsApp, you're robbing of him 10 hours every week. That's very unrighteous. Wenn ein Boss dich bezahlt, für ihn 40 Stunden in der Woche zu arbeiten und du 10 Stunden in der Woche während deiner Arbeitszeit mit Spielen und Beantworten von Nachrichten und WhatsApp auf deinem Handy verbringst, you're robbing him every week 10 hours. Du stiehlst ihm jede Woche 10 Stunden. Das ist ungerecht. That's unrighteous. Das ist ungerecht. Do you know, we Christians have not forsaken our natural culture and adapted the culture of the kingdom of God. That's really sad. Weißt du, wir Christen haben unsere natürliche Kultur nicht verlassen und die Kultur des Reiches Gottes angenommen. Das ist wirklich traurig. Sehr traurig. Wir haben der Kultur der Welt erlaubt, die Gemeinde zu infiltrieren. Und wir nannten es Gnade. Das ist nicht Gnade, mein Freund. Das ist ein Weckruf, wenn du vor deinem Bräutigam stehst und kein Hochzeitkleid hast. And that we should live godly in this present age. Und damit wir gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Reinhard. We are talking about prepare yourself for the coming of the Lord. Wir sprechen darüber, uns für das Kommen des Herrn vorzubereiten. Look at the next verse. Schau den nächsten Vers an. This sentence continues, my friend. There's no period here. Dieser Satz geht weiter, mein Freund. Es gibt hier keinen Punkt. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die herrliche Erscheinung unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. The Bible connects godly living, righteous living directly with the coming of our Lord Jesus. Die Bibel verbindet gottesfürchtiges Leben, gerechtes Leben direkt mit dem Kommen unseres Herrn Jesus. Listen, you will find this throughout the scriptures. Hör zu, du wirst das überall in der Schrift finden. You really love, passionately, desperately desire his coming. You will show it by the way how you live. Wenn du sein Kommen wirklich liebst und sehnsüchtig erwartest, wirst du es durch die Art, wie du lebst, zeigen. It's so clear. Es ist so klar. Because if we really want and desire his coming, we are going to do something about it. Wenn wir sein Kommen wirklich wollen und ersehnen, werden wir etwas dafür tun. So, I'm going to show you a whole different bunch of scriptures. Ich werde dir ein paar ganz andere Bibelstellen zeigen. Clearly connects how we live our lives and the coming back of the Lord Jesus. In denen die Bibel eindeutig verbindet, wie wir unser Leben führen und das Kommen des Herrn Jesus. I'm not really touched by whether you shout, scream, send me messages. I love the coming of Jesus, Maranatha come. I'm not touched by this. Ich bin nicht wirklich berührt davon, wenn du rufst, schreist, mir Nachrichten schreibst und sagst, Maranatha, komm Herr Jesus. Ich bin nicht wirklich davon berührt. The question is, die Frage ist, do you live like you're desperate for your bridegroom to return and marry you? Lebst du so, wie du dich verzweifelt danach sehnst, dass dein Bräutigam zurückkommt und dich heiratet? Are you denying ungodly lust and are you willing to let grace teach you? Verleugnest du ungöttliche Begierden und bist du bereit, dich von Gnade lehren zu lassen? Listen, we're not talking about salvation. Wir sprechen nicht von Errettung. You can't earn it. Du kannst ihn nicht verdienen. We're not talking about a victorious life. You can't earn it. Wir sprechen nicht über ein siegreiches Leben. Du kannst es nicht verdienen. No law and legalism trying to impress God with something. We're not talking about anything. Wir sprechen nicht über ein Gesetz oder Gesetzlichkeit, den Versuch, Gott mit etwas zu beeindrucken. Darüber sprechen wir nicht. Den Versuch, Liebe zu verdienen durch unseren guten Lebensstil. All that is garbage. All das ist Mist. You can't do it because he loves you unconditionally. He will always love you unconditionally. This will never change. Du kannst das nicht tun, denn er liebt dich bedingungslos. Er wird dich immer bedingungslos lieben. Das wird sich nie ändern. Yesterday I said. Erinnerst du dich, was ich gestern gesagt habe? Only about 10% of all of the God's children are ready for his return. Der Herr sagte mir, dass nur etwa 10% von allen Kindern Gottes bereit sind für seine Wiederkunft. Ich möchte dir helfen, bereit zu werden. I want you to stand before him and have a big smile when he says, here is the crown, my beloved bride. Ich möchte, dass du vor ihm stehst mit einem breiten Lächeln, wenn er sagt, hier ist die Krone meiner geliebten Braut. Thank you that you allowed grace to teach. Danke, dass du der Gnade erlaubt hast, dich zu lehren. Thank you. Danke. Thank you that you allowed your heart to be so passionate for me, you were longing for me to come and marry. Danke, dass du deinem Herz erlaubt hast, so leidenschaftlich für mich zu sein. Du hast dich danach gesehnt, dass ich komme und dich heirate. Ich zeige dir eine andere Schriftstelle. 1. Thessaloniker 3, Vers 12. May the Lord make you increase and abound in love to one another and to all. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Just as we do to you. Gleich wie wir sie auch zu euch haben. Your heart's blameless in holiness before God our Father. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater. Blameless, live holy, live perfect. Lebe untadelig, lebe heilig, lebe perfekt. Why such a high standard of life? Warum so ein hoher Lebensstandard? Ah, it's not so serious. All my friends do this. What's the big deal? Ach, das ist nicht so schlimm. All meine Freunde tun das. Was ist das Problem? Ah, they all come to work late and leave early and don't worry about this. Ach, sie kommen alle spät und gehen früher von der Arbeit. Mach dir keine Gedanken darüber. Ah, they all just copy stuff from the internet that they should really pay for. It's no big deal. Ach, sie kopieren alle Dinge aus dem Internet, für die man eigentlich bezahlen sollte. Das ist keine große Sache. You think it's no big deal. Du denkst, es sei keine große Sache? But it is. Aber das ist es. Because it's not being holy and blameless. Denn es ist nicht heilig und untadelig. Why does Paul say so strong words? Warum nutzt Paulus so starke Worte? He once again connects it to the coming of the Lord. Er verbindet es erneut mit dem Kommen des Herrn. You may be holy and blameless at the upcoming of the Lord Jesus Christ. Yeah. damit ihr heilig und untadelig seid bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. If you go through the New Testament, wenn du durch das Neue Testament gehst, time and time and time again, wirst du immer und immer wieder finden, that how we are supposed to live life is connected to the coming of the Lord Jesus Christ. Dass die Art, wie wir unser Leben führen sollen, verknüpft ist mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus. Ich habe dir gesagt, ich glaube nicht, wir haben noch 20 Jahre. No, I don't even believe we've got 15 years. Nein, ich glaube nicht mal, dass wir noch 15 Jahre haben. See, here's my question. Hier ist meine Frage. How much time you have? I don't know. Wie viel Zeit haben wir? Das weiß ich nicht. But that you still do have time? That I know. Aber dass du noch Zeit hast, das weiß ich. Let's have a deep cry from our hearts. Lasst uns einen tiefen Schrei aus unseren Herzen haben. Oh, my bridegroom, I long for your coming. Oh, mein Bräutigam, ich sehne mich nach deinem Kommen. I'm gonna prepare myself now. Und ich werde mich jetzt vorbereiten. I'm going to do righteous act. Ich werde gerechte Taten tun. Listen. Hör zu. Dead works are trying to do works to impress God and earn his love. Tote Werke versuchen, Werke zu tun, um seine Liebe zu verdienen. Earn his righteousness. Seine Gerechtigkeit zu verdienen. All these are dead works. All das sind tote Werke. But they're righteous works. Aber es gibt gerechte Werke. Dead works is doing something and trying to get God to respond to me. Tote Werke sind etwas zu tun, um Gott dazu zu bringen, auf mich zu reagieren. Dead works is God already did it and now I'm responding to him by what I do. Gerechte Werke sind Gott hat es bereits getan und jetzt reagiere ich auf ihn durch das, was ich tue. Wenn ich vor meinem Bräutigam stehe, möchte ich das allerschönste und außergewöhnlichste Hochzeitskleid haben. Und meine gerechten Werke bereiten das Kleid vor. Und ich möchte, dass er in meine Augen schaut und sagt, ich habe mich nach dem Tag gesehnt. Und ich möchte zurück in seine Augen schauen und sagen, ich auch. Ich auch. Ich konnte es nicht erwarten. Ich möchte, dass er in meine Augen schaut und sagt, was für ein wunderschönes Kleid. Danke, dass du dich so verzweifelt nach mir gesehnt hast. Ich habe ein Geschenk für dich. Kann ich dir diese Krone auf den Kopf setzen? Hör zu. When you stand before him, every fame, every success, every material thing that has lost all its worth. Wenn du vor ihm stehst, wird jeder Ruhm, jeder Erfolg, alle materiellen Dinge ihren Wert verloren haben. I'm not against material things. Why? Never. Ich bin nicht gegen materielle Dinge, niemals. You should see our orphanages. They're all the most beautiful, the top, top, top, top. Du solltest unsere Waisenhäuser sehen. Sie haben alle das Wunderschönste, das Allerbeste. Ich lebe in einem schönen Haus. Question is, die Frage ist, what is your heart set on? Worauf ist dein Herz ausgerichtet? That's the question. Das ist die Frage. Ich lebe in einem sehr schönen Haus und ich liebe es, dort zu wohnen. Thankful to my friend Pablo, who brought me to São Paulo. Ich bin sehr dankbar für meinen Freund Pablo, der mich nach São Paulo gebracht hat. Always be thankful. Ich werde immer dankbar sein. But if tomorrow Jesus says, can you go to Africa and live in a bush and save the lost there? I will pack my bags, leave this beautiful house and I will go. Wenn Jesus morgen sagt, kannst du nach Afrika gehen, im Busch leben, dort die Verlorenen retten, werde ich meine Taschen packen und dieses schöne Haus verlassen und gehen. Why? Weißt du warum? Because a few more years and I will be at the biggest wedding party in the history of humanity. Denn noch ein paar Jahre und ich hoffe, er hat das größte Hochzeitsfest in der Geschichte der Menschheit. The little time that I've left, I'm breaking on my wedding dress. In der kurzen Zeit, die ich noch habe, arbeite ich deshalb an meinem Hochzeitskleid. Es ist ein tiefer, tiefer Schrei und eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen. Und das ist mein Bräutigam. I long for him, I desire him. Ich sehne mich nach ihm, ich begehre ihn. Do actions in my life that show. Und ich tue Handlungen in meinem Leben, die das zeigen. I so long for the Holy Spirit to set your hearts on a fire that you've never experienced before. Ich sehne mich so sehr danach, dass der Heilige Geist dein Herz auf eine Art in Brand setzt, wie du es noch nie erlebt hast. The number to increase so powerfully that Jesus won't have 10% who are ready, but that he will have 90% who are ready. Ich sehne mich danach, dass sich diese Zahl so stark vergrößert, dass Jesus nicht 10% hat, die bereit sind, sondern dass er 90% hat, die bereit sind. I pray that you guys will have prophetic dreams at night that will trouble you so much that you will change the way you live your life. Ich bete, dass ihr prophetische Träume in der Nacht habt, die euch so sehr beunruhigen, dass ihr euren Lebensstil ändert. Listen to me. Hör mir zu. A whole bunch of you are watching. You're going to have prophetic dreams and I'm going to show up in your dream. Eine ganze Reihe von euch, die zuschauen, ihr werdet prophetische Träume haben und ich werde in euren Träumen auftauchen. I want you to remember, I represent the prophetic voice that is calling you back to intimacy to your bride. Wenn ich in deinen Träumen auftauche, dann möchte ich dich, dass du dich erinnerst. Ich repräsentiere die prophetische Stimme, die dich zurück in die Intimität mit deinem Bräutigam ruft. Ich muss die Trompete blasen, denn er kommt zurück. Bereite dich vor. Leute, unsere Zeit ist vorbei. Morgen werden wir um 22 Uhr zurück sein. Ich mag diese Uhrzeit.